Zum 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung führten die Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes am 13. April auf dem Flügel Mangyong eine Gedichts- und Gesangveranstaltung unter dem Motto »Das Lied von Mangyong« durch. Der Abteilungsleiter des ZK, der PDAK, Lee Il-fan, die Funktionärinnen des Frauenbundes und dessen Mitglieder in der Stadt Pyongyang nahmen daran teil.